السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit Erklärung von Sumul Assalam und wir sind bei dem Buch von An-Nikah und bei Hadith 931. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه من حديث طويل ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية كان عنها وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عند البخاري أنه كان عبدا. بارك الله فيكم. بريرة كانت جارية لعائشة رضي الله عليها، وكان زوجها يسمى مغيثا مغيثا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد. وفي البخاري عند ابن عباس ذاك مغيث عبد بني فلان، يعني الزوج بريرة. وفي أخرى عند البخاري كان زوج بريرة عبدا أسودا يقال له مغيث. قال الدارقطني لم تختلف الرواية عن عروة عن عائشة أنه كان عبدا، والحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة بعد عتقها في زوجها إذا كان عبدا، وهو إجماع. واختلف إذا كان حرا، فقيل لا يثبت لها الخيار، وقل الجمهور قالوا لأن العلة في ثبوت الخيار أنه إذا كان عبدا. على كل المسألة بارك الله فيكم فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ولكن بريرة كانت جارية، فلما عتقت بريرة صارت حرة، وزوجها كان عبدا فلها الخيار. أما في زماننا هذا فما في لا عبد ولا جاري لذلك، يعني لن نطيل في شرح مثل هذا الحديث بارك الله فيكم. ولما يعني خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بكى زوجها بكاء كثيرا من فراقها، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حب مغيث لبريرة. على كل بارك الله فيكم، الحاصل هو أن المرأة إذا كانت جارية واعتقت وكان زوجها عبدا خيرت إما أن تبقى معه وإما أن تتركه. وانتبهوا هنا، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد حتى يتبين الأمر. طبعا وفيه مسألة الكفاءة، إنه المرأة حرة والزوج عبد، ورغم ذلك لها الخيار. أما العكس إذا كان الزوج حرا والمرأة جارية فالأمر واضح، لهذا الأمر لا يجوز له أن يطأها ويجوز له أن يتخذها زوجة له إن شاء، وإن شاء اعتقها ثم تزوجها. بارك الله فيكم. حديث لون هو دات أنا بغيسك في دائما دي داخل على السياسة فقه أو الرليجيوسة information، weil eigentlich jetzt praktisch diese Überlieferung, was jetzt erzählt wird, praktisch ist das nicht Wir können das nicht praktizieren in unserer Zeit. Es gibt auch keine Praxis davon. Und zwar, Aisha radhiyallahu anha sagte, als Barira frei von Sklaverei geworden war, wurde ihr die Wahl gegeben, ob sie mit ihrem Mann bleibt oder nicht. Und das ist eine große, eine lange Überlieferung bei Bukhari Muslim. Und bei Muslim, Aisha erzählte, dass der Mann von Barira, eine Sklave war. Und in einer anderen Überlieferung, er war keine Sklave. Aber die erste Überlieferung ist richtiger, dass der Mann von Barira Sklave war. Und bei Al-Bukhari ibn Abbas hat erzählt, dass der Mann von Barira Sklave war. Barakallahu fikum, das geht darum, Barira war eine Sklavin von Aisha. Sie war eine Sklavin von Aisha. Und Maurice war auch eine Sklave, war ein Sklave, ein Mann. Und er hat Barira geheiratet. Und Maurice hat Barira sehr geliebt und sehr gemocht. Und dann Barira war frei geworden. Sie war nicht mehr Sklavin, sondern freie Frau. Und sie war natürlich verheiratet mit Maurice. Maurice aber war eine Sklave. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi ihr gesagt, du kannst abwarten und dann entscheiden. Wenn du willst, dann kannst du mit ihm bleiben. Wenn du willst, dann brauchst du auch mit ihm nicht mehr zu bleiben. Und das geht in unserem Thema hier, das geht um diese, sage ich jetzt, Äquivalenz zwischen Mann und Frau bei der Heirat. Und dass dies kein Problem ist, wenn der Mann Sklave ist und die Frau frei Frau ist, laut dieser Überlieferung. Einige Gelehrten sagen, nein, Maurice war ein freier Mann. Und weil Barira Sklavin war und dann ist sie frei geworden, dann könnte sie nochmal sehen. Aber eigentlich, wenn er freier Mann wäre und Barira ist frei geworden, dann braucht man nicht mehr diese Wahl. Und in diesem Hadith von Barira haben die Gelehrten sehr viel darüber gesprochen bezüglich Al-Zakah, bezüglich Al-Bay'. Und wir haben schon in dem Buch von dem Bayur, das wird von Handel, die Geschichte von Barira durchgenommen. Und zwar als sie sich gekauft hat oder frei gekauft hat, indem sie die 10 Dirham oder die 10 Dinar, indem sie das in Raten bezahlen sollte. Und die Leute, die haben gesagt, ja, wir wollen danach, wenn sie stirbt, dass wir natürlich die Erbe nehmen. Der Prophet sagte nein. Al-Wala'u biman a'taq. Und Aisha hat ihr eigentlich Freiheit gegeben. Und deshalb Barira wollte nicht mehr verkauft werden und sie ist zu Aisha zurückgekommen. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, das ist... Das ist ein Thema eigentlich, was wir nur von der Seite des Wissens erzählen, weil heute praktischerweise dies nicht zu praktizieren ist. Es gibt sowas nicht heute. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي والحديث حسن وهو عند أبي داود الضحاك تابعي معروف روى عن أبيه ابن فيروز وهو أبو عبد الله الديلمي ويقال الحميري لنزوله حمير وهو من أبناء فارس من فرس صنعاء كان من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قتل العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة سنة 11. الديلمي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، يعني كان قد تزوج أختين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت. والحديث فيه اعتبار أنكحة الكفار، اعتبار أنكحة الكفار، وإن خالف نكاح الإسلام، وإنها لا تخرج المرأة عن الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام، إلا بطلاق هذا الإسلام، وإنه يبقى بعد الإسلام بلا تجديد عقد. وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود. وعند الهادوية والحنفية أنه لا يقر منه إلا ما وافق الإسلام. وتأول هذا الحديث بأن المراد بالطلاق الاعتزال وإمساك الأخت الأخرى التي بقيت عنده بعقد جديد. ولا يخفى أنه تأويل متعسف. وكيف يخاطب صلى الله عليه وسلم من دخل في الإسلام ولم يعرف الأحكام بمثل هذا؟ وتأول ذلك هذا الأمر بحديث آخر. على كل يا أخوان، الأنكحة المعروفة عند الكفار، يعني أنكحتهم اللي هي الزواج المتعارف عليه، إن دخل كافر وكافرة الإسلام معا أقر زواجهما، ولا يحتاج لزواج جديد أو لعقد جديد. انتبه، لا يحتاج. أما إذا دخل أحدهما الإسلام، واحد منهما، فينظر الآن بعد الدخول إلى الإسلام هل هذه المرأة نصرانية أو يهودية، أو أنها ما عندها دين. لو كانت ما عندها دين يجب أن يفارقها. النكاح صح، ولكن يجب أن يفارقها لأنه خلاص ما يجوز له أن يبقى معه. أما إذا كان دخل الإثنان الإسلام فما في أي مشكل وفيه اعتبار. هذا يا أخوة قبل إسلامهما، مو واحد يسلم وبعدين يروح يعمل نكاح الكفار ويقول والله الإسلام أقر نكاح الكفار. هذا قبل الإسلام. أما بعد الإسلام فلا يكون النكاح إلا النكاح الشرعي، النكاح الشرعي. انتبهوا لهذا. وأما الجمع بين الأختين فحرام قرآنا، وأن تجمعوا بين الأختين فلا يجوز الجمع بين أختين. فقد طلق أيهما شئت. فقد يقول إذا كان عنده أولاد منها، حتى ولو كان عنده أولاد منها، فيطلق واحدة ويبقى أولاده، لأنه ما كان يعلم، ما كان مسلم، والإسلام يترك كل شيء قبله. ونسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. حديث نون هندت وين غيسك الضحاك ابن فيروز الديلمي هات اتسيل فون زينم فاتا فون زينم فايت الفاتا زين فاتا هو أبو عبد الله الديلمي. Ich habe dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, O Gesandter Allahs, ich habe den Islam angenommen und ich habe zwei Schwestern als Frauen. Zwei leibliche Schwestern als Frauen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte mir, lass dich von einer von ihnen scheiden. Und du kannst entscheiden, welche du verlässt. Das ist bei Imam Ahmed und bei der vier, das wird bei Abu Dawud und und Ibn Majah und Tirmidhi, außer An-Nasa'i. Bei An-Nasa'i ist das nicht. Und Ibn Hibban hat das als Sahih eingestuft, und Dharqutni und Bayhaqi. Al-Bukhari hat das als fehlhaft bezeichnet, aber diese Überlieferung ist Hasan. الضحاك اس ان تابعي زين فاتا زين فاتا ابو عبد الله الديلمي ابا فون فارس ودبا اليمن und er war derjenige der العنسي الاسود العنسي diese person die behauptet hat er wäre prophet er war derjenige der ihn getötet hat und er hat das erzählt ich bin zum propheten gekommen. Ich habe ihm die Frage gestellt. Ich habe zwei Schwestern als Frauen. Der Prophet sagte, du sollst eine bei dir lassen und die andere scheiden lassen. Diese Überlieferung ist Beweis. dass die Heiraten bei den Nichtmuslimen vor dem Islam werden im Islam auch bestätigt, wenn beide den Islam annehmen. Das heißt, wenn ein Mann und eine Frau jetzt hier in Deutschland, die haben standesamtlich geheiratet und die nehmen beide den Islam an, da brauchen sie keine neue Heirat zu tragen. Keinen neuen Heiratsantrag. Aber wenn sie nach dem Islam heiraten wollen, sie waren nicht verheiratet, sie waren Freunde, und sie nehmen den Islam an, dann müssen sie islamisch heiraten. Aufpassen, das ist sehr wichtig. Und diese Ansicht ist von Malik und Ahmed und Shafi'i und Dawud und Zahiri. Aber bei Ahnaf und bei Hadawiyya, die sagen nein. Sagen nein. Wenn diese Heiraten, die vor dem Islam sind, mit dem Islam zu vereinbaren sind, dann werden sie bestätigt. Wenn nicht, dann nicht. Und eigentlich beweismäßig haben sie nicht. Wir haben versucht, diese Überlieferung zu interpretieren und noch die nächste. Aber Fakt ist, wenn man kein Muslim war und man hat auch diesen Fehler gemacht, dass man zwei Schwestern geheiratet hat, wenn man den Islam annimmt, dann muss man eine verlassen. Eine davon. Und eine kann man behalten. Nächster Hadith ist ungefähr so. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة عشر وأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. غيلان بن سلمة هو ممن أسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر. هو من أعيان ثقيف. من أعيان ثقيف. ومات في خلافة عمر. أسلم وله عشر نسوة. وأسلمنا معه جميع العشرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. الحديث صحيح صححه الترمذي. بارك الله فيكم. هذا فيه دليل على أن الإنسان قبل الإسلام إذا كان عنده أكثر من امرأة فإنه يترك البقية ويبقي الإسلام، وفيه دليل على أنه نكاح ما قبل الإسلام يجوز. ليش؟ لأنه هنا أسلمنا معه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بعقد جديد، ولا أمره مثلا أن يطلقهن أو أنه يبتعد عنهن، لا. لذلك بارك الله فيكم، الأمر واضح في هذا الكلام. بارك الله فيكم. حديث 933. سالم بن عبد الله عن أبيه. سالم بن عبد الله عن أبيه دس بن عمر رضي الله عليهما. أتصلت دس غيلان بن سلمة. غيلان بن سلمة هذا الإسلام عن بنون. Und er hat 10 Frauen gehabt. 10. Mashallah. 10 Frauen auf einmal. Und sie haben alle mit ihm den Islam angenommen. Sie haben alle mit ihm den Islam angenommen. Alle, ja? Der Prophet Muhammad Sallam hat ihm gesagt, du wählst 4 von ihnen und die anderen musst du verlassen. 4. Weil maximal man 4 heiraten kann. Und das ist ein sehr schöner Beweis für diese Leute, die behaupten, man darf mehr als 4 Frauen heiraten. Maximal 4, nicht mehr. Das Hadith ist bei Imam Ahmed und Al-Tirmidhi. Und Al-Tirmidhi hat das als Sahih angestuft. Barakallahu fikum, das geht hier darum, Ghaylan ibn Salama ist einer von den Führern von Al-Ta'if. Und er hat den Islam angenommen und er hat keine Auswanderung gemacht. Er ist im Taif geblieben. Zur Zeit von Umar ibn Khattab ist er gestorben. Und er kam zum Propheten, der hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, wie ist das? Ich habe vier Frauen, es hat 10 Frauen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nur vier. Nur vier darfst du behalten. Und das ist der Beweis. Der Prophet hat ihm nicht gesagt, zum Beispiel, du brauchst einen neuen Heiratsvertrag und eine neue, sage ich jetzt, eine neue Heirat. Nein, das ist so geblieben. Und das ist ein guter Beweis eigentlich, dass man sagt, nur vier, nicht mehr. Und das ist auch der Beweis, dass wenn man etwas vor dem Islam gemacht hat, nach dem Islam wird das korrigiert. Wird korrigiert. Und der muss nicht alle Frauen verlassen, sondern 6 davon. وعن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم وفي لفظ لأحمد كان إسلامها قبل إسلامه أو إسلامه عفوا ب6 سنين وعنى بإسلامها هجرتها وإلا فهي أسلمت مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم وهن أسلمنا منذ بعثه صلى الله منذ بعثه الله صلى الله عليه وسلم وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل ووقعة بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم وحرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة 6 من ذي القعدة منها فيكون مكثها بعد ذلك نحو من 2 سنين ولهذا ورد في رواية أبي داود ردها عليه بعد 2 سنين وهكذا قرر ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي. قال الجمهور إن أسلمت الحربية وزوجها حربي وهي مدخولة فإن أسلم وهي في العدة فالنكاح باقي وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما وهذا الذي ادعي عليه الإجماع في البحر وادعاه ابن عبد البر كما عرفت وتأول الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت وذلك بعد نزول آية تحريم بقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار 2 أشهر لأن الحيض قد يتأخر مع بعض النساء فردها صلى الله عليه وسلم لما كانت العدة غير منقضية وقيل المراد بقوله بالنكاح الأول أنه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر ورد هذا ابن القيم قال لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولكن صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية فلا أثر للعدة في بقاء النكاح وإنما أثرها في منع نكاحها للغير فلو كان الإسلام قد نجز الفرق بينهما لم يكن أحق بها في العدة ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح ولا يعلم أحد جدد بعد الإسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامه. وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه. قال: فلولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما، وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وقبل زمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال في المسألة. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد، فهذا ضعيف، هذا ضعيف. هذا الحديث ضعيف، إذا ما يؤخذ به كذلك. انتبه يا أخي، إذا أسلمت المرأة والزوج ما أسلم، فهنا ما يجوز لها أن تبقى معه، ما يجوز لها أن تبقى معه، بل تعتد. وإذا أسلم في العدة فترجع إليه، ما أسلم فهي حرة، تستطيع أن تزوج واحد آخر. طيب، انقضت العدة وما أسلم، بعد انقضاء العدة بسنة أو سنتين أسلم، هل ترجع إليه؟ نعم. هل يحتاج عقد جديد أم لا؟ هنا خلاف بين أهل العلم، هناك من يقول بعقد جديد وهناك يقول ما يحتاج بعقد. ويأخذ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنوات بالنكاح الأول، فردها إليه بالنكاح الأول وما أحدث نكاحا جديدا. ليش؟ لأنه دخل الإسلام، والإسلام يجب كل شيء قبله، وباعتبارها هي زوجته أصلا وكان في عقد فما يحدث. هذا قول. قول آخر: لا، باعتبار أنها دخلت الإسلام فلا تحل له، لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا الرجل لا المرأة. طيب، فتنتظر في العدة، فإذا انقضت فهي حرة. طيب، هل تبقى معه؟ تبقى معه في زمن العدة، تدعوه إلى الإسلام، فالله يفتح قلبه إلى الإسلام ويهديه، أما بعد ذلك فلا. والله تعالى أعلم وأعلم. والمسألة فيها طبعا تأول واختلاف بين أهل العلم في هذا الباب. وأما حديث أنه ردها عليه بنكاح جديد فهو ضعيف. طيب، بارك الله فيكم. حديث من عودة غايسك ابن عباس زاقت دقوفيت محمد صلى الله عليه وسلم هدزا أن يتخت زينب تسو إيرم ألتمن العاص ابن الربيع، أبي العاص ابن الربيع ناخذك في أغان هات زا أن يتخت إيم ترقي جيبن مدن أختن مدى إيرتن هايغات مدى إيرتن هايغات وني هات كان نوين هايغات فتخاك أبك شلصن صلى الله عليه وسلم. بس حديث بالإمام أحمد und bei den vier ohne an Nasai und das ist bei Abu Dawud und das ist sahih. Und das ist natürlich, barakallahu fikum, eine große Diskussion. Und zwar, wenn eine Frau den Islam annimmt und ihr Mann hat den Islam nicht angenommen, wie Abu al-As ibn al-Rabi'. Zainab hat den Islam von Anfang an angenommen. Und dann war sie mit dem Propheten Muhammad Sallam. Und Abu al-As hat sie, der war nicht mit ihr. Und dann nach Badr hat Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt, die Ayat später, nach Badr war das, dass die Ayat waren, dass die Frauen, die mit den Muschelkin verheiratet waren, die dürfen nicht mehr bei ihnen bleiben. Das ist verboten. Und die müssen sie verlassen. Dann hat sie ihn verlassen. Und später hat Abu al-As den Islam angenommen. Der Prophet Muhammad Sallam hat ihm Zainab zurückgegeben, ohne neuen Heirat zu tragen. Obwohl sie Muslime war und er nicht. Und das ist die große Diskussion unter den Gelehrten des Islam. Einige sagen, da muss man hier einen neuen Heiratsvertrag machen. Einige sagen, man braucht nicht, laut dieser Überlieferung. Und noch eine dritte Ansicht, die haben gesagt, Zainab hat 2 Jahre gewartet, ein paar Monate. Und diesen 2 Jahre und ein paar Monate war ihre Edda nicht zu Ende. Das bedeutet, ihre Anzahl Tage, was eine Frau nach der Scheidung wartet, die waren nicht zu Ende. Und deshalb in Edda darf der Mann sie noch behalten, weil er den Islam angenommen hat. Aber Ibn al-Qayyim sagt, es gibt sowas nicht. Wir kennen sowas nicht. Und die Sache ist so, wie sagt Ibn al-Qayyim, wenn eine Frau den Islam annimmt und ihr Mann den Islam nicht angenommen hat, dann soll sie Idda haben. Soll sie sozusagen bestimmte Zeit mit ihm bleiben. Und danach darf er mit ihr nicht bleiben. Aber später, wenn er den Islam annimmt, sie kann warten auf ihn. Und wenn er den Islam annimmt, wenn er den Islam annimmt, dann kann sie zu ihm zurück, ohne neuen Heiratsvertrag und ohne sozusagen Eheschließung. Wenn diese Frau und dieser Mann vor dem Islam verheiratet waren, das heißt, 2 Leute haben bei Standesamt geheiratet. 2 Leute haben bei Standesamt geheiratet. Die Frau hat den Islam später angenommen. Der Mann nicht. Dann die Frau sagt ihm, ich bin Muslim jetzt. Ich darf mit dir nicht bleiben. Dann kann sie mit ihm in dieser Anzahl Tage bleiben. Und dann, passt auf, das ist jetzt die Ansicht von Ibn Qayyim. Dann ruft sie ihn zum Islam auf. Nimmt ihr den Islam an, dann brauchen sie keinen neuen Heiratsvertrag im Islam zu machen. Andere Gelehrten sagen doch, sie muss ihn sofort verlassen, sie dürfen, da braucht man einen neuen Heiratsvertrag, weil die Frau Muslime ist und er ist kein Muslim. Und wenn er den Islam annimmt, dann ist er später Muslim geworden. Aber laut die anderen, also die Ansicht von Ibn al-Qayyim, sagt, die haben doch geheiratet, die haben einen Heiratsvertrag. Und laut dieser Überlieferung, da braucht man nicht nur einen Heiratsvertrag zu machen. Das heißt, standesamtlich geheiratet, die Frau nimmt den Islam an, sie gibt ihm Zeit. Nach ein paar Monaten nimmt er auch den Islam an und sie wollen wieder heiraten. Da braucht man nicht unbedingt einen neuen Heiratsvertrag für sie. Und da kann man den alten Heiratsvertrag bestätigen und die können zusammenleben. Wenn aber sie ihn nicht haben will, dann muss eine Scheidung gemacht werden, entweder seitens des Mannes oder seitens des Imams oder des Richters, und dann ist sie eine freie Frau, die kann einen anderen Mann heiraten. Wallahu ta'ala. Die Überlieferung 935, Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddihi, der sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Zainab Abi al-As zurückgegeben mit neuem Heiratsvertrag, mit einem neuen Heiratsvertrag. Diese Überlieferung ist da'if. Obwohl Al-Tirmidhi und andere Gelehrten, die haben gesagt, ja, das ist besser von der Überlieferungskette und deshalb, die machen das. Deshalb sollte man das so tun. Aber barakallahu fikum, es gibt, das ist eine schwache Überlieferung, Allah ta'ala ala. So kann man das nicht alles verpassen. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي عفوا فانتزعها رسول الله من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داود بن ماجه وصعب بن حبان والحاكم ولكن الحديث ضعيف بارك الله فيكم. 936, Ibn Abbas erzählte, er sagte, eine Frau hat den, hat den Islam angenommen und sie, habe, sie, sie hat einen Mann, einen neuen Mann geheiratet. Ihr alter Mann, Ehemann, kam zum Propheten, er sagte ihm, oh Prophet, ich habe den Islam angenommen und sie wusste, dass sie den Islam angenommen habe. Trotzdem hat sie den anderen Mann geheiratet. Dann hat der Prophet Muhammad Sallam sie zum ersten Mann zurück befohlen. Aber diese Überlieferung ist bei Imam Ahmed Abu Dawud bin Majah, aber diese Überlieferung ist schwach. Und weil das schwach ist, da kann man das nicht annehmen, hier in diesem Zusammenhang. وعن زيد بن كعب عن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية بنت ظبئيان من بني غفار فلما دخلت عليه وضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك, بأهلك وأمر لها بالصداقة هو الحاكم وفي سنادي جميل بن زيد وهو مجهول واختلفوا عليه في شيخ اختلافا كثيرا الحديث ضعيف جدا الحديث ضعيف جدا فذلك لا يقل به بارك الله فيكم انتبهوا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه أن يطلق لأنه والله فقط عندها بياضا في كشفها أي في الكشح هو هذا ما بين الخاصرتين إلى الضلع هنا بارك الله فيكم زيد بن كعب 937 زيد بن كعب ابن عجرة von seinem Vater sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم hat العالية بنت ظبيان von غفار geheiratet als sie zu ihm kam sie hat sich ausgezogen der Prophet صلى الله عليه وسلم hat auf ihrer Flanke so eine weiße weißen Fleck gesehen, das wird auf ihrer Haut. Dann sagte ihr, sallallahu alaihi wasallam, zieh dich an und kehre zurück zu deiner Familie. Und er hat ihr die Morgengabe gegeben. Diese Überlieferung ist sehr schwach. Nicht nur schwach, sehr schwach. Warum? Weil das ist bei Al-Hakim und es gibt Jamil in den Zayd in der Überlieferung und diese Person ist unbekannt. Diese Person ist unbekannt. Deshalb, Barakallahu fikum, da kann man das nicht. Und sowieso, ich meine, logischerweise, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird das nicht machen, wegen sowas. Barakallahu fikum, jazakumullah khayran. وعن سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غضه منها أخرجه سعيد بن منصور ومال وابن أبو شيبة وابن أبي شيبة عفوا ورجاله ثقات والحديث ضعيف والحديث ضعيف بارك الله فيكم 938 سعيد المسيب اتصلت من عمر بن الخطاب dass er gesagt hat, wenn ein Mann eine Frau heiratet und bei der Hochzeit merkt er, dass sie leprakrank ist oder verrückt ist oder krank ist, das wird eine Krankheit, die übertragen wird, dann bekommt sie die Morgengabe und er hat Recht bei demjenigen, der ihn betrogen hat. Das ist bei Sa'id Mansur und Malik und Ibn Abi Shayba überliefert, aber diese Überlieferung ist nochmal schwach. Nochmal schwach, Barakallahu fikum. Deshalb, aber allgemein, wenn es auch schwach ist, allgemein, wenn jemand betrogen wird bei der Heirat, zum Beispiel man sagt ihm, ja, diese Frau ist eine gute Frau und die ist sehr gut und die ist gesund und so weiter, dann kommt man und man erfährt, aha, diese Frau ist verrückt oder diese Frau hat zum Beispiel eine ansteckende, hoch ansteckende Krankheit. dann kann man sagen, ja, er hat mir das, er hat mir betrogen mit diesem Sammlung und mir die Wahrheit gesagt. Und er kann sie verlassen. Kann sie verlassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وروى سعيد أيضا عن علي رضي الله عنه نحوه وزاد أو بها قرن فزوج فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. أخبرك الله فيكم سعيد sagte علي hat das auch gesagt und er sagte wenn diese Frau eine Krankheit, Geschlechterkrankheit hat, dann kann der Mann entscheiden, ob er diese Frau behalten will oder nicht. Und wenn aber er mit ihr schon Geschlechtsverkehr gehabt hat, dann bekommt sie ihre Morgengabe. Aber nochmal, Barakallahu fikum, diese Überlieferung auch kann man nicht bestätigen. Wallahu ta'ala ala wa alam. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه أن يؤجل العنين سنة ورجاله ثقات. هذا في قضاء مسألة العنين بارك الله فيكم الذي لا يأتي الذي لا يستطيع أن يأتي النساء عجزا لعدم انتشار ذكره أو لا يريد النساء. يعني إنسان لما الوسط فهمتوا شو معنى العنين؟ يعني إنسان خلص كبر مسكين ein paar Wörter, die ich nicht sagen kann, tut mir leid, ja, weil diese Überlieferung. Entschuldigung, ja, das schäme mich zum Teil, sowas zu erzählen, aber allgemein. Auch das habe ich nicht gesagt, ich habe abgebrochen jetzt. Wenn ein Mann, Said Musayyib sagte auch, Umar hat Gerichtsurteile gegeben, bezüglich dem Mann, der impotent ist. Ja. Der kann nicht mit Frauen anfangen. Dass er ein Jahr Zeit gegeben wird. Und in diesem Jahr sollte man versuchen, vielleicht könnte er von Sihr betroffen ist oder von etwas anderes. Und wenn nach einem Jahr das nicht, der kann auch nicht, dann ist die Scheidung. Ja, ich meine, es gibt sowas. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. يؤجل العنين سنة هكذا قضى عمر رضي الله عليه على القضاء بارك الله فيكم الله تعالى على وأعلم. Das heißt, إذا ما استطاع أنه يأتي المرأة فتنتظر لعله يكون مسحور لعله يكون عنده شيء فإذا ما تبين كل هذا فيطلقها عند القاضي وطبعا يجب عليه أن يفعل ذلك لأنه بارك الله فيكم الجماع أيضا مهم في مسألة الزواج نسأل الله العافية والسلام بارك الله فيكم الدسكيت داهم natürlich Geschlechtsverkehr ist wichtig in der Heirat. Ich sage nicht am wichtigsten, aber das ist auch ein wichtiger Teil bei der Heirat. Und wenn der Mann nicht fähig ist, vielleicht könnte er von Magie getroffen sein oder von einer Krankheit, dann sollte er behandelt werden. Und diese Frau, die soll Geduld zeigen mit ihm. Und umgekehrt, es kann sein auch, dass die Frau das nicht schaffen kann oder nicht unfähig ist. Deshalb sollte er auch Geduld zeigen mit ihr. Und da sollte man versuchen, das zu behandeln. Wenn das nicht der Fall ist und nach bestimmter Zeit, man kann nicht mehr, aushalten. Dann gibt es die Möglichkeit der Scheidung. Und das Problem ist hier, in solchen Themen, bekommt sie die Morgengabe oder nicht? Gibt es die Morgengabe oder nicht? Barakallahu fikum. Das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall, das ist ein Thema des Richters. Also der Richter kann in diesem Zusammenhang entscheiden, wie die Lage ist. Wallahu ta'ala, a'la wa a'lam. Und diese Zeit, dass man ihm Zeit gibt, demjenigen, der impotent ist, damit man diese Familie nicht sofort voneinander, sage ich jetzt, trennt. Subhanallah, schaut man in unserer Religion. Das ist nicht, wie viele Leute denken, beim ersten Problem oder bei der ersten Krankheit, dann schmeißt man den anderen weg. Ich will dich nicht mehr, oder der Mann sagt der Frau, oder die Frau sagt dem Mann. Man soll Geduld zeigen, und man soll versuchen, man soll Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, vielleicht ist man krank, die größte Krankheit kann weg und so. Es gibt sehr viele, Alhamdulillah, unter Muslimen, die haben diese Geduld miteinander und Allah subhanahu wa ta'ala gibt Shifa. Deshalb, wenn jeder sofort die Scheidung macht, dann werden keine Leute, barakallahu fikum, da dürfen sie nicht mehr zusammenleben, wenn man es sofort macht. Wenn er aber, إذا كان الرجل ليس عنينا أولا, يعني كان يجامع المرأة, ولكن بعدين طرأ عليه هذا, فخلص هنا خلاص وجب المهر وجب كل شيء, لأنه خلاص هو جامع. أما إذا ما فعل فهذا أمر آخر. والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa tawfiqi. Bitte. Das kann man machen. Man kann das machen. Das ist eine gute Lösung. Das ist eine gute Lösung eigentlich. Der Bruder sagt, wenn ich eine Frau heirate und diese Frau ist unfähig, Geschlechtsverkehr und so weiter, kann ich ihr sagen, ich gebe dir Zeit, aber ich heirate eine zweite Frau und du bleibst mit mir und wir versuchen, inshallah. Ja, das ist eine gute Lösung. Damit man nicht sofort an die Scheidung denkt und so macht. Ja, das ist gut. Wallahu a'lam, wenn sie das akzeptiert, dann sehen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ich weiß nicht, bei Brüdern und Schwestern, wenn ihr wartet so ungefähr halbe Stunde, ich könnte wieder reinkommen. Kein Versprechen, kein Versprechen, sondern vielleicht. Dann wartet ihr bis so ungefähr 11.30 Uhr. Wenn ich nicht komme, dann heißt es, hat sich erledigt für heute. Wenn ich komme, dann machen wir weiter, wie mit allen ein paar Fragen von euch. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.